Lesetipp: Abschied für immer und nie von Amy Reid. Ivy ist 17 und steht dem Tod näher als die meisten Teenager. Auf der Kinderkrebsstation wartet sie auf das Unvermeidliche, bis etwas völlig Überraschendes geschieht. Die Besonderheit an Ivys Geschichte ist, dass ihre schwere Erkrankung nur ein Teil des Romans ausmacht. Zu Beginn dreht sich ihr ganzes Universum, ihre Familie und Freunde, der Tagesablauf, die Sorgen, Ängste und Gedanken um den Krebs, der sie von innen auffrisst. Entsprechend intensiv sind die Banden, die Ivy im Krankenhaus schließt und von deren Unerschütterlichkeit sie fest überzeugt ist. Bis ihr der Boden unter den Füßen genauso plötzlich wieder zurückgeschoben wird, wie er ihr einst weggerissen wurde. So findet Ivy sich in Situationen wieder, die bei ihren Ärzten Panikattacken auslösen. Sie kifft, bricht aus dem Krankenhaus aus und verfällt Hals über Kopf einem Fremden. Ivy ist nicht mehr das pomadierte Cheerleader-Mädchen, das jahrelang im Fruchtwasser puritanischer Gleichförmigkeit strampelte. Sie ist von einem Tag auf den anderen in einen Hurricane geraten und konnte sich daraus befreien. Nun tobt der Sturm in ihr, während die Stille in ihren Mitmenschen geblieben ist. Ivy hingegen befand sich im Auge der Gefahr, hat den Urgrund von Leben und Tod hautnah erfahren, während ihre Freunde nur mitleidig vom sicheren Ufer aus zuschauten und sich ihre größten Lebensfragen noch immer um das Abschlussballkleid oder die richtige Sportart auf dem Campus drehen. In diese Welt zurückzukehren kann nicht funktionieren. Diese gegenseitige Verschlossenheit zeigt Autorin Amy Reid eindrucksvoll. Was macht ein schwerer Schicksalsschlag mit einem jungen Menschen? Und was macht dieser Schicksalsschlag, wenn er nicht in einer ebenso finalen wie erwarteten Konsequenz endet? Wenn der Vorhang doch nicht fällt, sondern der vom umstehenden Publikum längst für tot erklärte Protagonist quicklebendig auf der Bühne steht, soll man applaudieren? Jubeln? Sich Sorgen machen? Ivys Geschichte ist die eines Mädchens, das unter widrigsten Umständen zur Frau heranwächst. Ihre Freundin Stella hat die Richtung gewiesen, in die sie gehen muss. Ihr Rat: Hau im Leben auf die Kacke. Und den befolgt Ivy gewissenhafter als die Rolle, die ihre klettig-romantische, bessere Hälfte Will und ihre Familie ihr aufdrücken wollen. Das brave, angepasste, beinahe Opfer zu sein. Ivy rebelliert, aber nicht aus einem pubertären Trotz heraus, sondern weil sie die Tiefe, die groteske Vielschichtigkeit des Lebens erkannt, erfahren und angenommen hat. Damit unterscheidet Ivy sich von Hazel Grace in »Das Schicksal ist ein mieser Verräter«. Hazel rebelliert nicht gegen ihren Krebs und schon gar nicht gegen ihr Umfeld. Sie lehnt sich gegen das Schicksal auf, ja, aber sie bewegt sich stets innerhalb der Grenzen des Duldsamen, des Angepassten. Das Wunder jedoch, von dem Ivys Familie permanent spricht, ist einem symbolischen Befreiungsschlag von eben jenen Konventionen und Ketten zu verdanken, die sie zuvor vergiftet und eingesperrt haben. Seichtes erscheint ihr deshalb seicht, weil sie die dahinterstehende Feigheit erkannt hat. Alles Große, alles Schöne, das weiß Ivy, ist einzigartig und muss errungen werden. Abschied für immer und nie ist berührend, traurig, ulkig und bewegend. Amy Reid stellt die Frage nach dem Danach. Was, wenn der Henker einen guten Tag hat und den Verurteilten weiterleben lässt? Wem nützt die Anteilnahme wirklich? Dem Kranken oder den Anteilnehmenden? Reid verwebt eine traurige Geschichte mit ganz normalen Sorgen US-amerikanischer Jugendlicher. Heraus kam dabei eine hochinteressante Melange, unverkitscht und herzlich. Lesen!